Vorstellung ist vorbei und alles wieder zurückgesunken in diese halbe Finsternis. Ja, diese Stunde zwischen heute und morgen ist meine große Stunde. Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Sie treten auf und gehen wieder ab. Sie treten auf und gehen wieder ab. Alexander! Wer ruft mich? Ich, Hermann. Wer sonst? Na, Hermann, mein Rabe. Ich grüße dich. Bist du schon auf der Bühne? Wo sonst? Ich gebe jetzt die Scheinwerfer rein, Alexander. Red nicht, mach schon. Dann komm ich. Beeil dich, Hermann. Ah, das Licht. Gut, Hermann. Sehr gut. Sein Leben lang spielte einer manche Rollen durch 7 Akte hin. Zuerst das Kind, das in der Wärterin Armen greint und sprudelt. Der weinerliche Bube, der mit Bündel ungern zur Schule kriecht. Dann der Verliebte, der wie ein Ofen seufzt. Dann der Soldat, bis in der Mündung der Kanone suchend die Seifenblase. Ruhm! Und dann der Richter, in rundem Bauche mit Kapaun gestopft, voll weiser Sprüch und neues Exempel. Das 6. Alter macht den besorgten hageren Pantalon, die jugendliche Hose wohlgeschont, eine Welt zu weit für die verschrumpften Lenden, die tiefe Männerstimme umgewandelt, zum kindlichen Diskante pfeift und quäkt in feinem Ton. Der letzte Akt, mit dem die seltsam wechselnde Geschichte schließt, ist 2. Kindheit, gänzliches Vergessen, ohne Augen, ohne Zahn, Geschmack und alles. Geschmack und alles. Da bin ich, Alexander. Ja. Hermann, da bist du. Wieder Bier mitgebracht, wie jeden Abend, sehe ich. So, siehst du, trotz deiner Schwierigkeiten mit den Augen? Augen? Was setzt du für Gerüchte in die Welt? Oder spricht man etwas schon über sie? Ich will nicht, dass man an meinen Augen zweifelt. Auch du wirst eines Tages aufhören müssen, Alexander. So oder so. Und man wird uns fragen, was hinterlasst ihr? Was? Dich wird man fragen und mich auch. Aufhören. Aufhören. Noch nie was von der Ethik des Schauspielers gehört. Auf die Ethik des Schauspielers, Alexander. Prost. Du bist zynisch, Hermann. Auch ein Bier? Was ist bloß aus dir geworden, Hermann? Ich brauche das Bier, wie du die Bühne brauchst. Jeder braucht etwas. Jeder. Glaub mir's. Die Bühne, ja, die brauche ich. Vor Freude wein ich, nochmal auf meinem Königreich zu stehen. Shakespeare, ich hätte es wohl anders sagen, vor 37 Jahren. Vor 37 Jahren? Das war... Das war dann... Ja, 1942, Hermann. 1942 soll er sagen. Ich hatte meine größte Saison. In einer Spielzeit. Den Richard, den Kandaules, Othello, Wallenstein, Ödipus, König Ottokar von Böhmen und Fuhrmann Henschel. 1942 war Krieg. Ja, Hermann, da war Krieg. Dieser elende Krieg. Dieser verdammte, verfluchte Krieg. Einerseits denke ich nicht mehr gern daran, andererseits... Bekamst du durch ihn deine besten Rollen. Die anderen, die sie hätten spielen müssen, waren Soldaten. Solche Bemerkungen, Hermann, könnten eine Trübung unserer fast lebenslangen Freundschaft zur Folge haben. Ich bin schließlich immer gegen diesen Krieg gewesen. Aber ich konnte nichts anderes gegen ihn tun, als mich vor ihm zu drücken. Der echte Künstler, der seine größte Saison an einer Provinzschmiere hatte. Und das auch nur, weil Krieg war. Nicht die Töne, Hermann. Und noch eins, als ob die Größe der Bühne den Künstler macht. Provinzschmiere. Was für ein Wort. Dort saß immerhin ein Mann, als Intendant Rittmüller, der bereit war, mich zu reklamieren, immer und zu jeder Zeit. Der um mich zu kämpfen bereit war. Mein Lieber, ein prachtvoller Mensch, dieser Rittmüller, ein wunderbarer Mensch. Rittmüller brauchte einen schweren Helden. Ohne mich hätte er sein Theater schließen müssen. Und Hitlers Heldenklau hätte einen guten Fang gemacht, ein ganzes Ensemble. Und dich, Hermann, hätte es erwischt. Auf dein Wohl, Alex. Ja. Warum hast du eigentlich nie geheiratet? Ein wahrer Künstler ist nur mit seiner Kunst verheiratet. Diese Opernsängerin aus Heiligenstädt. Vom Opernchor, bitte. Du warst aber ziemlich verrückt nach ihr. Und sie war auch voller Verehrung für deine künstlerische Kraft, wie sie mir mal sagte. Ja, ja, aber eben nur für meine künstlerische Kraft. Ach. Abends vor dem Zu-Bett-Gehen sollte ich ihr immer meine großen Rollen vorspielen. Und sie wollte dann meine Partnerin sein, zum Beispiel die Jungfrau von Orléans oder das Gretchen. Also war das also. Ja, genauso, genauso. Und die Fleischerstochter, die dir immer die Wurstpakete statt Blumen schickte? Die verlangte, ich solle sesshaft werden und Geduld haben, bis sie mal die Fleischerei von ihrem Vater erbt. Umherziehen durch die Lande kam für sie nicht in Frage. Eigentlich zu verstehen. Ein Schauspieler muss das. Sich immer wieder neue Erlebnisbereiche erobern, verstehst du? Oh, trotzdem kam ich mir oft wie ein Landstreicher vor, der mit seinem Koffer von einem möblierten Zimmer ins nächste zog. Zu Hause waren wir doch nirgends. Auf der Bühne, Hermann. Da ist unser Zuhause. Auf der Bühne. Nur da. Nur da. Ah, deins vielleicht. Aber meins? Der ganze Spielplan lag oft auf meinen Schultern. Und was waren das für Schultern? Nenn mir noch einen mit solchen Schultern. Fällt dir einer ein? Nein. Es fällt dir zu Recht keiner ein. Es gibt und gab nämlich keinen. Sieh dich doch unter denen um, die heute von der Schauspielschule zu uns kommen. Schmalbrüstige Jüngelchen mit langen Haaren oder kahlgeschoren. Mit viel Gelehrsamkeit anstelle von Talent und bühnenmäßiger Figur. In meinem Theater in Nassfurt damals hätte ich ihnen den Marsch geblasen. Nassfurt? Ja. Nassfurt? Ja, Hermann, Nassfurt 1945. Ich, der erste Theaterdirektor nach dem Krieg in Sachsen-Anhalt. Ich habe das Theater dort mit eigenen Händen aufgebaut. Im wahrsten Sinn des Wortes. Oberst Bandurow hat zu mir gesagt, Genosse Alexander, Sie machen Theater hier in Nassfurt. Genosse hat er zu mir gesagt. Und dabei war ich gar nicht in der Partei. Ich bin auch später nicht eingetreten. Hätte ich es getan, wäre ich heute sicher Generalintendant, egal ob in Rostock oder Dresden. Jedenfalls hat der Genosse zu mir gesagt, der Oberst, ein prachtvoller Mensch, ein wunderbarer Mensch. Ihn ergriff einfach meine Liebe zum Theater. Mein Nathan! Zum Beispiel. den ich zur Eröffnung gab. Ja, du musst dich doch noch daran erinnern. So? Muss ich das? Na, du warst immerhin der Klosterbruder in dieser Aufführung. Ich? Ja. Der Klosterbruder im Nathan? Ja. In Nassfurt? Oh, dein Gedächtnis. Hermann, dein Gedächtnis. Ja, du warst mein Klosterbruder, Hermann. Und nur der Alkohol, Hermann, hat dich kaputt gemacht. Nur der Alkohol. Hättest du dir auch in diesem Punkt ein Beispiel an mir genommen? Habe ich dich etwa das Trinken gelehrt? Nein, Hermann, alles andere, nicht das. Erinnere dich, gib dir Mühe. Du warst erst mein Schüler. Oder hatte das Bier auch diese Erinnerung hinweggespült? Nein, ich erinnere mich, ich war dein Schüler. Wenn einer mit ansehen muss, was später so aus seinem hoffnungsvollsten Schüler wird. Ich werde nie den Tag vergessen, wie sie dich am Tage der Generalprobe umbesetzen mussten. Tartüffe in Annaburg. 1954. 54? Wirklich 1954? Ja, 54. Mein Gedächtnis arbeitet wie ein Metronom. 54 in Annaburg. Ich, der Tüfe. Und du, der Loyal. Der Loyal. Eine Rolle. Mit einem einzigen Auftritt. Sie haben sie dir weggenommen. Mitten in der Generalprobe. In der Premiere gab Meier Langensalzer den Loyal, ein beschissener Schauspieler. Aber er brachte wenigstens den Text. Schultheiß. Der Intendant muss einen Kniefall von Meier Langensalzer tun. Und der ausverkauften Premiere. Wenn man sich überlegt, vor wie vielen beschissenen Schauspielern schon Kniefälle getan worden sind. Und alles nur, damit am Abend die Gardine hochgehen kann. Schultheiß war ein Meister in solchen Sachen. Der redete einem Schauspieler sogar sein gebrochenes Bein aus. Ja, Schultheiß, in Annaburg. Ein erfolgreicher Intendant. Der Laden lief bei ihm. Und als es zu gut lief, haben sie ihn abgelöst. Und er ging nach Berlin. Ha! Kam an ein Institut, das man erst gründen musste. Für ihn. Hermann, dein Rabe, das Herz hat mir geblutet in Annaburg. Das Herz, hörst du? Ja, ich wusste nun, es war vorbei mit dir. Wie habe ich mich geschämt für dich? Ich musste nun miterleben, wie aus Annaburg dein Waterloo wurde. Wie stand ich dann plötzlich da, ich, der für dich gebürgt hatte? Ich habe nie gewollt, dass du das tust, Alexander. Ja. Aber du hast ja immer die Intendanten beschworen, mich zu nehmen. Warum eigentlich? Und um dich zu bekommen, nahmen sie sogar mich in Kauf. Hm. Ehrlich, ich habe das nie gewollt. Nicht nur wegen des Verdachtes, in den wir beide da kommen mussten, Alexander. Entschuldige mal, von mir wusste doch jeder, dass ich's nur mit Weibern trieb. Ich hab's jedenfalls nie gewollt. Ich wollte auch allein mal was gelten. Ich hatte eine Verantwortung für dich. Jeder Lehrer sollte so eine Verantwortung fühlen für seine Schüler, dass aus ihnen auch was wird. Und was ist aus mir geworden? Weißt du, Hermann, was mich am meisten erstaunte, als ich nach 45 wieder Theater spielte? Nein, woher soll ich das wissen? Plötzlich begriff ich nichts mehr. Oder alles. Hast du nur alles begriffen oder nichts mehr? Kannst du sehen, wie du willst. Na, dann meine ich, du hast nichts begriffen. Sieh mal, in den 20er Jahren hatte ich zum Beispiel im Tell gespielt. Da wurde der volle Nationalstolz gegeben. War doch nicht wichtig, dass das Stück in der Schweiz spielte. Außerdem war das ja auch sowas wie Deutschland. Helmgärtner sprach 1925 mehr über den Schandfrieden von Versailles als über Schiller. Manchmal dachte ich sogar, Kessler sei ein Franzose. Gessler. Ein paar Jahre später gaben wir dann den Tell ganz germanisch. Was ich da für eine Tracht anziehen musste. Und dann auf einmal war der Tell sowas wie ein Revolutionär. Wochenlang diskutierten wir, ob man das nicht irgendwie symbolisch verdeutlichen könnte. Ich weiß noch, wie heute das Regisseur und Dramaturg einig waren, Tells Apfelschuss sei als ein Akt revolutionären Aufbegehrens zu werden. Allerdings taktisch getarnt. Und das kam rüber über die Rampe? Naja, nicht so ganz. Hermann, mein Rabe, warum musstest du an so einem bisschen Text scheitern? Ich habe dir doch gesagt, wie man das macht, wenn einem mal der Text verlässt. Da holt man sich eben den Text aus dem Kasten. Ganz einfach ist das. Und die Pausen füllt man mit Spiel. Das muss man allerdings können, Hermann. Ich kann das, Hermann. Ich habe schließlich die Erscheinung, die Leidenschaft. Das Pathos, ein machtvolles Organ. Nicht das, woran du vielleicht denkst, wenn von einem machtvollen Organ die Rede ist. Ich spreche nur von meiner Stimme. Zu den Waffen! Auf! Schlag Lärmen! Rührt die Trommel! Führt alle Völker ins Gefecht! Ganz Frankreich bewaffne sich! Die Ehre ist verpfändet! Die Krone, das Palladium entwendet, setzt alles Blut, setzt euer Leben ein. Frei muss sie sein, noch ehe der Tag sich endet. Du nur in Jungfrau von Orlean Festspiele, Wunschziel 1937. Ja, mein Rabe, da ist noch alles drin hier in diesem Kopf. Da fehlt kein Komma. Ein Atem. Stutzen. Zwerchfell, hier, Schlag, dagegen geniere ich nicht. Also, und dann los, zu den Waffen. Wie eine Fanfare muss das schmettern. Sag mir, Hermann, wo gibt's das heute noch? Hier, in deinen Spätvorstellungen. Ich habe mal zu einem Intendanten gesagt, der Hermann hat das Zeug dazu, größer zu werden, als ich je sein werde. Er hat es mir nicht geglaubt. Und hat recht behalten. Woran hat's nur gelegen, Hermann, dass du nicht halten konntest, was ich mir von dir versprochen habe? Ich habe dir doch alle Tricks verraten, wie man die Ausbrüche ansetzt, wie man die Rollen bekommt, die man haben will. Ich habe dir gesagt, Hermann, mein Rabe, es kommt nur darauf an, sich des Direktors Gattin gehörig vorzunehmen. Sie hat das Ohr ihres Gatten. Warst du dir zu fein dafür? Oder hattest du Schiss? Richtig muss man es schon können, wenn man was werden will. Und immer nur mit des Direktors Gattin. Und man muss ein künstlerisches Credo haben. Auch als Inspizient? Ich verstehe deine Frage nicht. Ich habe gesagt, auch als Inspizient. In meinem Herzen bleibe ich Schauspieler. Schauspieler der Verwandlung. Ich habe nur eines Tages mein großes Nein gesagt, als die zum Theater kamen, die dem Mimen seinen Platz streitig machen wollten. Der Schauspieler ist der König der Bühne, Hermann. Aber dann kamen die Anfang der 60er Jahre, ging's richtig los. Ich spreche von gewissen Regisseuren, irgendwelche Meisterschüler. Meisterschüler in ausgefransten Hosen, neunmal gescheit, mangelhaft. Frisiert. Schüler welchen Meisters, frage ich. Sie kamen bis in die kleinsten Theater. Dort unten, hinter einem Pult. Was sage ich, Pult? Eine riesige Platte war's, vollgepackt mit Büchern, aus denen sie ihre Weisheit sogen. Der Regisseur und sein Stab, sieben oder acht Gestalten, von des Gedankens Blässe angekränkelt. Aspiranten, Assistenten, Absolventen, Hospitanten, Dramaturgen, sie diskutierten, dokumentierten, protokollierten. Es dauerte alles eine Ewigkeit. Szenen hinter ihrem Wall von Büchern habe ich mein großes Nein hinuntergeschleudert. Man hat es sofort angenommen. Sofort. Nun, da musste ich daneben stark bleiben. Ich blieb bei meiner Kündigung und am Theater, wenn auch nur als Inspizient. Ich war gerade 65 geworden. Sozusagen Altersrentner, Hermann. Aber was hätte ich noch alles vor mir gehabt, Hermann? Was für Rollen in diesem Altersfach? War dir mein erfülltes Schauspielerleben nie ein Ansporn? Nein, nie. Hermann, was soll das? Willst du mich kränken? Aber warum, frage ich. Warum willst du mich kränken? Habe ich das an dich verdient? Ich gehe darüber hinweg, wenn du willst. Es ist nur der Alkohol, der aus dir spricht. Ich vergesse einfach dieses Nie. Gehen wir zur Tagesordnung über. Was soll es heute sein, Hermann? Was soll ich dir vorspielen? Den Nathan, den Othello, Richard III? Nichts. Habe ich recht gehört? Ja. Was heißt das? Nichts. Nichts heißt nichts. Ich habe einfach keine Lust mehr. Wie soll ich das verstehen? Ich habe eben ab heute keine Lust mehr. Sag das nochmal. Ich habe ab heute keine Lust mehr, mir von einem beschissenen Schauspieler jeden Abend den Othello oder den Nathan in einer Spätvorstellung vorspielen zu lassen. Der beschissene Schauspieler? Soll ich das sein? Ja, du bist ein beschissener Schauspieler. Was ist plötzlich in dich gefahren? Die Abende, die wir beide hier allein verbracht haben, gehörten immer nur dir. Ja? Der heutige Abend gehört aber mir. Es ist mein Abend, meine Spätvorstellung. Und auf dem Spielplan steht meine Stunde der Wahrheit. Ich gehe fort von hier, Alexander. Morgen früh kündige ich. Hast du ein neues Engagement gefunden? Als Schauspieler? Oder auch wieder nur als Pförtner? Was heißt nur als Pförtner? Was bist du denn hier? Inspizient. Na und? Wo willst du hin? Nach Kamenz. Dort gibt es kein Theater. Ich kenne die Bühnen unseres Landes auswendig. Ich kann dir alle aufzählen. Meine Schwestern haben ein Haus in Kamenz. Das Haus unserer Eltern. Sie haben es geerbt. Und mich hatten meine Eltern nicht bedacht. Ich war außer Art geschlagen. Hatte die Sattlerwerkstatt meines Vaters übernehmen sollen, aber bin davongelaufen zum Theater. Zu dir. Mein Vater hat mir das nie verziehen. Meine Schwestern finden nun, es sei an der Zeit, den alten Familienzwist zu begraben. Und ich soll zu ihnen ziehen. Es wäre nur gut für mich. Für den Lebensabend. Hermann, du wunderlicher Kreis. Na, ist es nicht ganz richtig, wenn ich wieder dahin gehe, woher ich gekommen bin? Och, ich hätte nie weggehen sollen. Was hat mir das Theater denn gebracht? Nichts. Gar nichts. Klar, Hermann, nicht jeder kann ein Großer werden. Aber auch die Kleinen werden gebraucht. Das Fußvolk. Und du warst eben Fußvolk. Tüchtiges Fußvolk. Grand Utilité. Und was warst du? Ich? Du bist der größte miserable Schauspieler, den ich kenne. Ich höre dir nicht mehr zu, Hermann! Ich höre dir nicht mehr zu, Hermann! Ja, du warst das Nichts. Und ich das gar nichts. Das Nichts braucht das gar nichts, um wenigstens ein Etwas zu sein. Ja, du fühltest dich geschmeichelt, als ich seinerzeit zu dir kam und dich fragte, ob du mir Unterricht geben willst. Du standest selbst noch am Anfang und warst stolz darauf, schon einen Schüler zu haben. Mir sind sicher die Augen bald aufgegangen über mich. Du hattest bloß nicht den Mut, deinen Irrtum einzugestehen. Ein miserabler Schauspieler. Mhm. Und dazu noch feige. Ja. Du hättest mich doch nur links liegen lassen brauchen. Aber nein, nein, du hast mich auf grausamere Weise fallen lassen, indem du mich mit dir schlepptest. Oft habe ich mich gefragt, warum bin ich aber bei dir geblieben? Warum brauchte ich dich überhaupt? Ich weiß es bis heute nicht, Alexander. Ich schwöre, ich höre dir nicht mehr zu, einfach nicht mehr zu. Du hörst ja nie einem anderen zu. Ich bin erschüttert. Ja, ich bin zutiefst erschüttert. Siehst du, wie erschüttert ich bin? Kommt es schon rüber? Du spielst schon wieder eine Rolle. Einen tief erschütterten. Aber du spielst diese Rolle genauso beschissen wie alle anderen vorher. Oh Gott. Was du für schlimme Dinge sagst. Ich sag sie aber mit Bedacht. Mit Überlegung. Heute sage ich sie. Nur heute. Das ist mein Abend. Meine Spätvorstellung. Ah, willst du jetzt ein Bier? Nein. Oder so. Hier, bitte. Ja. Gib mir. Prost. Dein Abend also. Deine Spätvorstellung. Es ist furchtbar. Ja, es ist entsetzlich. Es ist eine über alle Maßen schreckliche Stunde. Wie kann ich weiterleben mit einer solchen Wahrheit im Herzen? Man kann es nicht. Glaub mir, man kann es nicht. Unsinn. Außerdem ist es meine und deine Wahrheit. Ich muss sterben. Jetzt. Stopp vor! Ich frage mich, was hattest du eigentlich am Theater verloren? Was, ich? Ja. Warum bist du zum Theater gegangen? Warum? Warum ich? Ich war 17, als ich den Entschluss fasste. 17. Das war das Jahr 1919. Eine schlimme Zeit. Da war auf der einen Seite der traurige Alltag. Ein verlorener Krieg, eine verlorene Revolution. Und auf der anderen Seite die erhabene Wahrheit der Kunst. Die siegreiche Wahrheit der Kunst. Weißt du, was das ist? Die erhabene und siegreiche Wahrheit der Kunst. Sie kann den Menschen über sich selbst hinausheben. Das ist dir immer fremd geblieben, Hermann, die großen Gefühle, die gewaltigen Leidenschaften. Auch Schurkerei und Missetat hatten noch klassisches Format. Einen Alltag ohne Glanz konntest du vergessen, wenn am Abend die Scheinwerfer angingen. Das hast du nie begriffen. Damals ebenso wenig wie heute. Aber da bist du ja nicht der Einzige. Ja, ja, so habe ich angefangen. Das war mein Antrittsgesetz. der Alltag ohne Glanz und dagegen die Scheinwerfer. Fluid um der Bühne. Vor 60 Jahren. 60 Jahre, mein Gott. Ja. Und was ist jetzt mit mir? Ich gebe das Klingelzeichen, das blasse Intellektuelle auf die Bühne ruft, die keine Ahnung haben vom Reich der Kunst. Ja, ich gebe nichts weiter mehr als die Klingelzeichen. Sic transit gloria mundi. So vergeht der Ruhm der Welt. Hast du Angst vorm Sterben? Angst wovor? Vom Sterben. Ich habe keine Angst vor nichts. Ich ja. Ich habe Angst. Ich bin so oft gestorben. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wer zählt die Tode, die ich gestorben bin? Als Hamlet, Wallenstein, Richard III, Franz Mohr, Ferdinand. Ich bin das ganze Repertoire rauf und runter gestorben. Was ist mir der Tod? Ich fürchte ihn nicht. Ich hab Angst. Wie alt bist du eigentlich, Hermann? 67 oder 68. Ich müsste mal nachsehen. Ich bin 77, 9 Jahre älter als du, also bist du 68. Hm. Ich bin vor dir dran, Hermann. Ach, es geht nicht nach Alter. Andere sterben mit 40. Was war das doch für ein Leben? Verpfuscht. Alles. Dann müsste dir doch der Tod eine Erlösung sein. Ich fürchte mich vor ihm. Manchmal denke ich, ja auch, das kann nicht sein, dass das alles war und dass das alles zu Ende ist. Und weiter denke ich, es müsste plötzlich einer kommen und sagen, Leute, alles gar nicht wahr? Der Mensch muss nicht sterben. Er muss es nicht im Leben, nur auf der Bühne. Der Tod ist so sinnlos, wie es das Leben ist. Das Leben ist nicht sinnlos. Also dann sag mir den Sinn des Lebens. Alles wird vorbei sein. Das Theater, die Weiber, der Orgasmus. Aber das ist Leben. Das ist das Leben. Es gibt ja sogar Menschen, die schon mal tot waren, schon mal hinüber und noch mal zurückkommen. Wenn ich's einmal hinter mir habe, ich würde nicht mehr zurückkommen wollen. Ha! Was will der Tod mit diesem Überfall? Schelm, deine Hand beut deines Todes Werkzeug. Ha! Geh! Fühl einen Platz noch in der Hölle! Die Hand soll nie verlöschend Feuer foltern, die mich so stürzet. Dein frecher Hand befleckt mit Königsblut das Königsland. Auf, mein Geist, den hohen Sitz zu erben, indes mein Fleisch hier niedersinkt zu sterben. Du warst einigermaßen gut, Alexander. Ich steh wieder auf. Wirklich, du warst gut. Na komm schon. Hey, Alexander. Du bist sehr gut gestorben. So wie du bringt es keiner. Lass es aber nur genug sein. Alexander, du bist der Größte. Alle anderen sind ein Nichts gegen dich. Um mir gar nicht zu reden. Ich bin das absolute Nichts. Alexander, Schluss jetzt. Das ist nun schon kein Spaß mehr. Mein Gott. Er ist wirklich tot. Er hat ja auch gesagt, er ist eher dran als ich. Ich traue ihm zu, er ist nur gestorben, um wieder recht zu behalten. Er ist tot. Also ist es Zeit für den Nachruf, Alexander. Und ich werde dir deinen Nachruf halten. Hier und jetzt. Jeder andere Ort wäre Frevel. Ich habe dich gehasst, Alexander. Und ich habe dich geliebt, geliebt und gehasst. Alles in einem. Ich habe dich aber auch gebraucht, wie du mich gebraucht hast. Wie seltsam dies alles ist. Die leere Bühne, zwei Scheinwerfer, die ich nur für dich eingeschaltet habe, damit du dein Mimenwesen treiben konntest, mit mir allein als Publikum. Dass du aber eine dieser Vorstellungen dazu benutzen würdest, mir deinen Tod vorzuspielen. Nein, du bist ja wirklich tot. Es gibt dich nicht mehr, Alexander. Ich frage mich, gibt es mich eigentlich noch? Nein, auch mich gibt es schon lange nicht mehr. Mein Gedächtnis hat mich schon vor langer Zeit verlassen. Kaum, dass ich mich noch an mich erinnere. Als ich den Loyal abgeben musste in der Generalprobe, du hattest die Güte, mir diesen furchtbaren Augenblick in die Erinnerung zurückzurufen. Da war es vorbei mit mir, ganz vorbei. Dann kam nur noch das Gnadenbrot. Du konntest noch so miserabel sein. Deinen Text brachtest du Wort für Wort. Aber ich? In meinem Kopf finde ich kaum einen Satz mehr. Deshalb fing ich an zu trinken. Ich hoffte so, alle Sätze wiederzufinden. Sinnlos. Das ist ein Klopfen. Wahrhaftig, wenn einer Höllenpförtner wäre, da hätte er was zu schließen. Boch, boch, boch. Wer da? In Belzebubs Namen? Ein Pachter, der sich in Erwartung einer reichen Ernte aufhing? Zur rechten Zeit gekommen. Habt ihr auch Schnupftücher genug bei euch? Denn hier werdet ihr dafür schwitzen müssen. Boah, boah. Wer da? In des anderen Teufels Namen? Mein Teufel, ein Zweideutler, der um Gottes Willen Verrätereien genug beging und sich doch nicht zum Himmel hinein zweideuteln konnte. Herein, Zweideutler! Wer da? Mein Treu, ein englischer Schneider hier angekommen, weil er etwas aus seiner französischen Hose gestohlen. Herein, Schneider! Hier kannst du deine Bügel ganz braten. Ja, gleich, gleich. Ich bitte euch, bedenkt doch, dass der Pförtner auch ein Mensch ist. Da ist wirklich einer, der an der Tür pocht. Was soll denn das, Hermann? Warum öffnest du nicht? Öffnen ist heutzutage sozusagen doch dein Beruf. Du, Bruno, jetzt hier? Ja, ich. Warum ist die Tür abgeschlossen? Hast du das eben gehört? Was? Das war der Pförtner aus dem Macbeth. Pförtner aus dem Macbeth. Wort für Wort habe ich ihn noch gebracht, eben. Hätte mir doch der Pfoten blutig trommeln und die Kehle aus dem Hals schreien können, wenn du in deiner Loge gesessen hättest. Ich war ja hier. Hast du denn nicht gesehen, dass im BGL-Zimmer noch Licht war? Wenn ich da raus bin, muss ich über die Bühne. Hätte die ganze Nacht im Theater zubringen müssen. Hermann, Hermann, hast wieder getrunken, was? Der Pförtner aus dem Macbeth. Hat er noch zu tun? Für Wort, Bono. Für unser einen ist ja noch der Vorstellung der Dienst nicht zu Ende. Andere sitzen längst in der Kantine oder machen irgendeine Mucke in der Bezirksstadt. Funk, Fernsehen oder Synchronen. Ich hocke über der Prämienverteilung. Eins kann ich dir sagen, Hermann. Bei deiner Diensterfassung ist für dich kaum was drin. Ne? Alexander, was machst du hier noch? Liegst hier rum auf der Bühne? Ich habe noch den Vorstellungsbericht geschrieben. Mann, liegend? Gleich 23:30? Was ich mache, mache ich gründlich. Also, Alexander, ich muss dir wirklich mal sagen, du bist der beste Inspizient, der mir hier begegnet ist. Auf die ältesten Kollegen ist eben immer noch der Meisterverlass. Ich darf nicht an den Tag denken, wo du mal aufhörst. An den Tag will ich auch nicht denken. Hermann, nimm dir ein Beispiel an Alexander. In aller Freundschaft, Hermann. Lass den Alkohol. Du meinst doch wirklich gut mit dir. Verspreche dir auch, ein Auge zuzudrücken bei der Prämie. Dass du auch mal was abkriegst. Ach, Hermann, was hast du doch für einen wunderbaren Lebensabend. Keine Sorgen um die Existenz. Geachtet als Mensch und Pförtner von allen Kollegen, sogar von denen, die gerade von der Schule kommen. Manchmal weiß ich wirklich nicht, was man noch alles aufbieten muss, um Leute wie dich zufriedenzustellen. Ich bin todmüde. War keine leichte Vorstellung heute. Ich war ziemlich erledigt am Schluss. Und dann noch der BGL-Kram. Wie viele hat man heute drin, Alexander? Zuschauer. Ja, ich muss noch eine Aufstellung machen. Prozentuale Auslastung und so. Auch bei mir hängen geblieben. Manchmal denke ich, dass ich nur noch nebenbei Schauspieler bin. Wie viele waren es? Naja, es muss ja im Vorstellungsbericht stehen. Soll ich selber nachsehen? Ich weiß ja, du hast gewisse Schwierigkeiten mit den Augen. Meine Augen sind völlig in Ordnung. Wenn etwas über meine Augen gesagt wird, ist das der übliche Theaterklatsch, Kantinenparolen. Schon gut, Alexander. Vor mir brauchst du doch nicht Verstecken zu spielen. Wir brauchen dich doch. Das Theater braucht so eine Leute wie dich. 187 waren es. 187, nur sieh mal an. Montag hatten wir mit diesem Stück 163. Ja, der Besuch zieht wieder an, ne? Trotzdem, die Provinz wird's schwer. Ach, weiß der manchmal, denke ich, man sollte in ein größeres Haus gehen. Da sieht's anders aus. In Berlin, höre ich, ist an manchen Abenden keine Karte zugekommen. Aber soll man feige vor den Schwierigkeiten fliehen? Nein, darf man nicht. Hermann hat recht. Dein Wort soll gelten, Alexander. Wir halten die Stellung. Ja, du hast leicht reden. Was hast du schon für Probleme? Dir geht's gut, Alexander. Du drückst auf deine Knöpfe, rufst die Kollegen übers Mikrofon zu ihrem Auftritt. Nicht durch die Garderoben brauchst du mir zu rennen, wie früher die Inspizienten. Du kannst dich doch sicher noch erinnern, wie das früher mal war. Jetzt haben wir die zentrale Beschallung. War gar nicht so leicht, das seinerzeit durchzusetzen. Ich habe mich locker gelassen. Hab sogar selbst mit rumgebastelt. Meine Güte, wie bin ich mal angetreten? Als ich auf der Schauspielschule kam, vor 30 Jahren, 49 war das, war gerade 19, da habe ich meinen Berufswunsch begründen müssen. Schriftlich sogar. Hab dann Bekenntnis hingelegt, kann ich dir sagen, ein himmelstürmendes. Eine Mission hatte ich erfüllen wollen. Wie sieht meine Mission heute aus? Ich bewege Mengen von Papier, Anfragen, Erhebungen, Anweisungen, Listen, kümmere mich um Kuren und Urlaubsplätze und stütze, wenn da auch mal vom Spielplan die Rede ist. Die Arbeit eines Dramaturgen ist das, ne? Nicht eines Mimen würdig. Naja, ich muss ins Bett. Morgen um 8 habe ich wieder eine Sitzung, um 10 Probe. Also mach nur Feierabend, Alex. Werde ich wohl langsam müssen. Und du, Hermann, wie siehst du denn aus? Zu viel getrunken, was? Mach bloß nicht schlapp, Junge. Übrigens, war eine ganz gute Vorstellung heute, oder? Alexander? Bist doch früher auch mal Schauspieler gewesen. Hast auch sicher noch ein bisschen Ahnung, bevor das so lang geht. Ne? Ich bin kritisch mir gegenüber, sehr kritisch. Und glaube, war heute Abend echt gut. Naja, macht zusammen. Nacht, Bruno. Schlaf gut. Ein ziemlich mäßiger Schauspieler. Gott sei es geklagt. Und er wäre ein noch schlechterer Dramaturg. Du bist nicht tot. Wieso soll ich tot sein? Ich glaube, ich war heute echt gut. Woher diese Leute bloß ihr Selbstbewusstsein nehmen? Wo ist die Bescheidenheit, die einem echten Künstler ziemt? Mein Gott! Wann habe ich das mal gesagt? Ich glaube, ich war heute gut. Und ich hätte das, weiß Gott, an jedem dritten Abend sagen können. Ich will nicht übertreiben, sagen wir an jedem zweiten. Naja, ich brauchte es ja nicht zu sagen, weil jeder wusste es. An ein größeres Haus gehen, da kann ich doch nur lachen. Der. Du bist also gar nicht tot. Hast du gesehen, wie der Parteisekretär heute Abend spielt? Nein, du hast es nicht gesehen. Dein Dienst hat ja erst um 10 angefangen. Du hättest es aber sehen sollen. Ich frage dich, kann man so einen Parteisekretär spielen? Kommt in diesen Betrieb als neuer Mann und sieht, was da faul ist. Aber anstatt nun auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hier geht's lang, kommt er auf die sanfte Tour mit geduldigem Überzeugen und so. Und ziemet statt zu bitten, zu befehlen. Zu befehlen, Shakespeare, Richard zu. Alexander. Hermann, ich sage dir, so kann man keinen Parteisekretär spielen. Er muss ihn so spielen, wie es das Stück verlangt. Da müssen die Stücke eben anders geschrieben werden. So jedenfalls geht's nicht, so nicht. Und wie er zu dir sagte, Hermann, in aller Freundschaft, lass den Alkohol. Das muss doch ganz anders losgehen. Hör auf zu saufen! Hermann, das ist der richtige Ton. Alexander, du hast ja einen schlimmen Spaß mit mir gemacht. Was für einen Spaß? Ja, du hast getan, als wärst du tot. So habe ich das. Ein schlimmer Spaß, Alexander. Wie kommst du drauf, dass es ein Spaß war? Alexander, du, ich habe dir einen Nachruf gehalten. Einen Nachruf? Du hast alles gehört? Ich? Nichts habe ich gehört. Nichts? Wäre es gut gewesen, deinen Nachruf auf mich zu hören. Wieso hast du nichts gehört? Ich habe geschlafen. Geschlafen? Ja. Ich kann es ja nicht glauben. Ich sagte es dir schon mal und du weißt das ohnehin, ich kann alles. Wenn ich nicht mehr gebraucht werde, kann ich auf der Bühne auch schlafen. Wie ein Toter kann ich das. In Nassfurt bin ich, als Julius Caesar, nachdem Brutus mich ermordet hatte, eingeschlafen. Ich habe nur den Fehler gemacht, so tief wegzutreten, dass ich nach Aktschluss nicht mehr aufwachte. Die Bühnenarbeiter haben umgebaut, aber dabei vergessen, mich wegzuräumen. Als der Vorhang zum nächsten Bild aufging, lag ich noch immer da. In einer ganz anderen Dekoration allerdings. Aber an der gleichen Stelle, wie ich als Toter von der Bühne gekommen bin, erzähle ich dir morgen nach der Vorstellung nur so viel, kann ich dir schon heute sagen, es war eine Meisterleistung. Du hast wirklich geschlafen. Natürlich. Schade. Wäre es dir lieber, ich sei tot. Alexander, ich habe den Text vom Pförtner aus dem Macbeth noch Wort für Wort gebracht. Ich habe ausgezeichnet geschlafen. Ach, wenn du nicht geschlafen hättest, dann hättest du ihn hören können. Wie war mein Tod? Bin ich gut geschlafen? Ah, ich habe ihn ja sogar geglaubt. Du hast mir also einen Nachruf gehalten. Was hast du da eben noch erzählt? Den Text vom Pförtner aus dem Macbeth, Wort für Wort, wäre eine große Leistung, Hermann. Alles, was recht ist, hätte ich dir gar nicht mehr zugetraut. Prost, Hermann, auf den Pförtner im Macbeth. Prost, Alexander. Ja. Du, Alex, ich habe mir was überlegt. So, du hast dir was überlegt? Ja, ich gehe nicht nach Kamenz. Kamenz hat kein Theater, was solltest du? Nein, ich meine zu meinen Schwestern. Ich mag sie nicht. Das sind zwei dämliche Ziegen. Wie du über deine Schwestern redest. Ach, was hätte ich für ein Leben dort. Nein, ich bleibe hier. Ich kann dich nicht im Stich lassen, Alexander. Was wärst du ohne mich? Ich brauche dich, Alex. Weißt du was, Hermann? Morgen spielst du mir in einer Spätvorstellung deinen Pförtner vor. Ja, soll ich wirklich? Ich bitte dich darum. Ja, ob ich den Text noch mal zusammenkriege? Du schaffst es, Hermann. Du schaffst es. Und ich mach das Licht an für dich, ja, mein Lieber. Du machst das Licht an für mich? Ich mach das Licht an. Ich kann das. Ich kann alles. Ich lösche jetzt das Licht, Alexander. Auf morgen denn. Ja, auf morgen. Auf morgen. Die Stunde der Wahrheit. Mein Will ist nicht mehr mein. So gilt mein Nein ja nicht. Ja, muss es sein. Merkt auf, wie ich mich nun vernichten will. Die schwere Last gebe ich von meinem Haupt, das unbeholfene Zepter aus der Hand, den Stolz der Herrschaft aus dem Herzen weg. Mit eigenen Tränen wasche ich ab den Balsam. Mit eigenem Mund leugn ich mein heiliges Recht. Mit eigenem Odem löse ich Pflicht und Eid. Ab schwör ich alle Pracht und Majestät. Sie hörten Spätvorstellung von Helmut Beetz. Es spielten Alexander Kurt Böwe, Hermann Erwin Geschonek und Bruno Dieter Wien. Dramaturgie Hans Bräunlich, Schnitt Astrid Sievert, Ton Gisela Kuschnierz, Regie Fritz Görler. Eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1979. Sie können das Hörspiel im Internet eine Woche lang nachhören. Unter mdrfigaro.de finden Sie auch weitere Hinweise zu unseren nächsten Lesungen und Hörspielen und haben die Möglichkeit, unser breites Nachhörangebot zu nutzen. Thank you. MDR Figaro. Abendvorschau. Mit Ulla Reichelt, guten Abend. Im Programm von MDR Figaro folgt nach den 19 Uhr Nachrichten das Chormagazin mit Grit Schulze. 19.30 Uhr gibt es eine Klassik-Lounge als kleine Einstimmung auf den Konzertabend am Sonntag. Und da erwarten wir heute live aus Kiel das Abschlusskonzert vom Schleswig-Holstein Musikfestival. Giuseppe Verdis Messa da Requiem wird erklingen. Das NDR-Sinfonieorchester spielt unter Christoph Eschenbach. Es singen Aaron Wall, Sopran, Sonja Ganassi, Mezzosopran, Piotr Betschauer, Tenor, René Pape, Bass und der Schleswig-Holstein-Festivalchor in der Einstudierung von Nikolaus Fink. 22.30 Uhr heißt es in der Feature-Reihe des ARD-Radio-Festivals wieder nachts um 10:30. Und heute führt der Bericht auf hohe See. 23.05 Uhr schließt sich dann der Bayern 2 Nachtmix an. Wir wünschen Ihnen einen guten, unterhaltsamen Sonntagabend.